Was eine klassische Trennung zwischen Anarchismus und Kommunismus ist, ist ja, ob man jetzt schon ein Stück weit das gute Leben führen kann, ob man jetzt schon Freiheit leben kann, ob man jetzt schon anders leben kann. Anarchisten sagen ja, Kommunisten sagen nein. Kommunisten sagen nee, muss die ganze Gesellschaft mitnehmen. Anarchistischer Kommunismus versucht dazwischen durchzugehen und die Anarchist Federation hat ganz viel Fokus darauf, wo selbstorganisierte Strukturen positiv sind, aber wo man auch vorsichtig sein muss. Also ich habe in einem Hausprojekt gewohnt in Tübingen und habe gemerkt, überall steigen die Mieten. Im ganzen Viertel, bei uns nicht, wir waren Hausprojekt, wir waren aufgekauft, wir haben halt irgendwie dann unsere Partys gemacht und die anderen waren alle doof, weil die irgendwie morgens arbeiten mussten und wir nachts nicht laut sein durften. Also ich meine, klar ist auch ein wichtiges Bedürfnis, auch mal laut sein zu dürfen, so, aber wir haben uns überhaupt nicht mitgemacht in diesen Mietkämpfen. Also es ist eigentlich ein Punkt, wo Leute merken, wo das System gegen sie steht und wo man mitorganisieren könnte. Dadurch, dass wir selbstverwaltet waren, waren wir nicht mehr betroffen. Das muss man sich halt auch bewusst sein. Ich meine, auf der anderen Seite hat man natürlich ein selbstverwaltetes Haus, hat enorm viele Strukturen und Möglichkeiten, Sachen zu machen. Wir hier in der Villa ja auch. Oder wir haben ja auch dann Umsonstladen im Keller gehabt und halt eine Hausbar und haben halt versucht, gerade mit dem Umsonstladen auch ziemlich gut Leute integriert, irgendwie, die es nötig hatten. Und also muss sich diesen Widerspruch einfach deutlich sein, dass es nicht nur gut ist und dass manche Leute sagen, nee, ich will lieber mit anderen Leuten zusammen kämpfen, anstatt jetzt schon für mich meine kleine heile Welt aufzubauen. Aber ja, hier in der Villa sehe ich das ja nicht, muss ich auch ganz, finde ich sehr positiv hier. Genau, anarchistischer Kommunismus in der Vergangenheit ist einfach eine jahrhundertelange lebendige Tradition, mit den ganzen Beispielen, die man jetzt so bringen kann. Auch die meisten Revolutionen, auch wenn sich da andere durchgesetzt haben, waren die Elemente, die man im Nachhinein als anarchistisch-kommunistisch bezeichnen könnte, einfach sehr stark und teilweise erfolgreich. Ganz groß war noch die mexikanische Revolution, 1911 zum Beispiel. Da haben die Bäuerinnen und Bauern irgendwie die Großgrundbesitzer großteils vertrieben. Es gab Räterepubliken in ganz Deutschland. Das ist auch was, das man meistens gar nicht weiß. Man weiß noch vielleicht von der Münchner Räterepublik. Aber es gab auch in Städten wie Bremen, Mannheim, Braunschweig, Würzburg auch Räterepubliken, die dann halt auch niedergeschlagen wurden. Aber es gab auch hier starke Bewegungen. Und die anarcho-syndikalistische Gewerkschaft hatte ja auch mal irgendwie mehrere hunderttausend Mitglieder und so. Die Rote Ruhr, da war ein faschistischer Putsch, der wurde mit einem Generalstreik abgewehrt. Unser Ruhrgebiet durch Arbeiterinnen und Arbeiter kontrolliert. Leider dann auch von den Kaisertruppen mit der SPD zusammen niedergeschlagen. Große Geschichten, die man vielleicht auch kennt. Anarcho-syndikalistisches Spanien und so. Aber es sind auch in vielen kleineren Bewegungen, die einfach passiert sind in den letzten 50 oder 60, 70 Jahren. Also zum Beispiel die Solidarność-Bewegung in Polen, die von der kommunistischen Partei stark abgewichen und im Konflikt mit der war und eine freie Arbeiterorganisierung wollte. Aber zum Beispiel auch die 68er-Revolte, die in Deutschland teilweise, in Frankreich noch viel mehr, auch nicht nur Studierenden, sondern Studierenden und Arbeiter und eigentlich die ganze Gesellschaft so mitgenommen hat und die auch nachhaltig verändert hat. Also die Operaisten aus Österreich sprechen von einer Weltrevolution von 68. Wenn sich vorstellen kann, dass man damals nicht in einer WG wohnen durfte, also in keine gemischte WG, weil das sonst Kuppelei war und dein Vermieter verurteilt werden konnte dafür, hat es ja auch extrem unser Leben positiv verändert irgendwie, dass wir viel mehr Möglichkeiten haben, die wir halt nicht hatten. Und natürlich auch eine Vereinnahmung, die... Ich muss noch ein Beispiel von einer Organisierung, die gut funktioniert hat, aus den 80er Jahren. Und zwar war das die Poltex-Organisierung in England, also im Vereinigten Königreich. 1979, 80, da hat die Thatcher-Regierung eine Pro-Kopf-Steuer eingeführt, die jeder Mensch zahlen sollte. Also es trifft Arme natürlich viel stärker, weil Reiche, also die ist für alle gleich, ne? Und deswegen trifft es Leute, die halt kaum Geld haben, voll stark. Die Leute haben dagegen sich aufgeklärt, haben gegen die mobilisiert, gegen diese Steuer. Haben wir aufgerufen, die Leute zu verweigern und haben dann die Bürger sich in so Nachbarschaftsversammlungen organisiert. Und wenn dann jemand diese Steuer eingetrieben werden sollte, wenn er nicht gezahlt hat und wir sind zu ihm zum Pfänden nach Hause gekommen, haben sie da dann alle Leute sich organisiert und zusammengehalten und ihn nicht reingelassen. Und mit der Zeit wurde es für die ganzen Gemeinden wurde es halt teurer, das durchzusetzen, dass die Steuer eingetrieben wird, als das, was sie durch die Steuer an mehr Gewinn gehabt hätten. Weil halt Zehntausende nicht gezahlt haben. Und sie Zwangsvollstreckung verhindert haben. Und dann mussten sie diese Steuer wieder abblasen. Also sie haben, plus haben 17 Millionen Bürger nicht gezahlt und die Regierung hat den Plan aufgeben, diese Steuer nicht eingeführt. Ich finde, was Ähnliches in Deutschland, was halt keine erfolgreiche Kämpfe bisher geführt hat, ist diese GEZ, heißt das jetzt? Genau, diese Rundfunkgebühren. Das ist auch so eine Steuer, die irgendwie so kollektiv trifft, die Armen viel stärker trifft, wenn du alleine wohnst, 17 Euro zahlen sollst. Und vielleicht einen schlechten Lohn hast, aber auch nicht befreit bist wegen Arbeitslosigkeit, trifft sich einfach viel stärker. Und ich denke manchmal denke ich so, dass die Leute, die in WGs leben und da organisiert sind schon, dass die so schwach getroffen sind dadurch, weil du als WG ja nur einmal zahlst, diese 17 Euro. War vielleicht schon so ein Kalkül, dass die Leute in WGs denken, genau, das könnte so ein Kalkül sein, ja, die richtig gut organisiert sind, die ganze Hausprojekte sind, WGs sind, dass die nicht zahlen müssen. Und ich hoffe noch, dass es auch mal eine linke Anti-GZ-Bewegung geben wird, weil bisher gab es nur die Reichsbürger, die das gemacht haben und die ziemlich populär geworden sind damit. Ja. Was der nachhaltige Effekt ist, auch wenn immer wieder Kämpfe niedergeschlagen werden, für die Anarchist Federation ist eine Kultur des Widerstandes. Die besteht aus ganz vielen Organisationen und die Anarchist Federation ist auch nur eine kleine davon. Ganz viele und die Massen, also die sagen, diese Kultur des Widerstandes wurde durch die Massen der Leute getragen und sie sind auch nur ein kleiner Teil davon. Sie versuchen nicht, sich so als die Anführer oder die Großen so darzustellen. Das Wichtige daran sind Bonds of Solidarity, also Solidaritätsbande zwischen den Menschen, zwischen den Organisationen in der Gesellschaft, die diese Kultur des Widerstands darstellt. Ein konfrontatives Bewusstsein zu verbreiten und Wissen über vergangene Kämpfe weiterzutragen. Das ist natürlich in der Schule lassen sie das natürlich immer weg, damit wir denken, ah ja, die Herrschenden sind so mächtig und haben uns ja so viel geschenkt und so weiter. In Wirklichkeit haben wir uns das erkämpft und wenn wir das uns bewusst sind und dieses Wissen weitertragen, sind wir einfach viel stärker und mächtiger. Ja, dadurch, dass wir Spaltungen und Hierarchien überwinden, genau da setzen sie auch an mit Vereinnahmung. Also zum Beispiel ist in den 90ern ja ziemlich stark geworden, dass Menschenrechte wichtig sind, dass Frauenrechte wichtig sind und Ökologie wichtig ist und Kampf gegen Faschismus wichtig ist. Also auch dadurch, dass dann Rot-Grün gewählt wurde und so weiter, ist es so mehr im Mainstream und in der Politik verankert gewesen. Was haben sie gemacht? Sie haben unsere Argumente, die wir stark gemacht haben, benutzt, um ihre Scheiße durchzuziehen. Sie haben Kriege geführt mit der Begründung, also Joschka Fischer hat den ersten deutschen Auslandskrieg seit dem Zweiten Weltkrieg damit begründet, dass der neue Faschismus auf dem Balkan entsteht und dass man jetzt Milosevic's SS-Truppen bekämpfen muss und dass man da intervenieren muss aus antifaschistischen Gründen quasi. Also sie haben das, was wir kulturell stark gemacht haben, versucht zu nutzen, um Kriege zu legitimieren. Oder Afghanistan, wo es mit argumentiert wurde, dass man für die Frauenrechte dort nach Afghanistan einmarschieren muss. Es war mal in Tübingen neulich ein Vortrag mit Afghanen und Menschen aus Afghanistan, die da organisieren, in linken Organisierungen, und die sagen, es hat sich halt fast nichts verbessert in Afghanistan. Es sind teilweise die gleichen Herrschenden noch immer an der Macht, die unter den Taliban unter der Macht waren in Afghanistan. Also diese ganze, dafür ziehen wir in den Krieg, das war einfach eine reine Farce, eine reine Verarschung. Ja, und es ist wichtig, da nicht drauf reinzufallen irgendwie. Genau, und Ökologie ist auch sowas, was stark geworden wird, ist, was versucht wird einzuwenden, um sozial schwächere, also ärmere Leute zu treffen mit Auto, Wohnungen und so weiter. Ja, und das andere noch, genau, dass dieses Antisexismus-Argument auch bei dieser Köln-Silvester-Geschichte benutzt wird, um Rassismus zu begründen. Genau, dass man dagegen vorgeht. So, jetzt war es auch schon lang. Ich habe noch ein paar Punkte, wie man an Widersprüchen arbeiten kann. Aber vielleicht können wir das auch in der Diskussion sprechen, wenn es darum geht, wie man konkret kämpfen kann.